Hustensaft Nation. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Warum ist Rap heute nicht mehr wie Bambule? Ich geb keinen Fick, als wär ich Young. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ich habe das alles auf mir jetzt drauf. Ich komm in der Regel zu spät zu Terminen, weil ich mich verlauf. In meinem riesigen Haus, ich hab es geschafft von den Streets von Berlin. Ich bin sweet wie Jelly Beans. Rein in die Wirtlandschau, zippe den Lean. Stecke den Dick rein in die Teens. Hustensaft Jüngling, der Boss mit dem Guala. Die Color ist rot von dem Shorty von Prada. Ich stapel mein Money right up to the ceiling. Und du hast Nada, geh mir aus dem Weg. Wenn du kein Geld für mich hast, ich machte 10.000 Euro mit meiner EP und hab es am Weekend verprasst. Ich trage denselben Bademantel, so wie French Montana, ihr spritzt euch mit derselben Nadel. So wie Penner, ich will nichts mit euch zu tun haben. Ihr seid nicht nice, ich bin rich. Ich hab an meiner Wrist Eis, Kamera, Fisheye, Livestream, Facebook. Warum hast du AIDS? Schluck mein Sperma, ich hab Swag. Guck mein Crack in meiner Kitchen. Ich bin auf ner Mission, muss das Backpulver mischen in meiner Kitchen. Und das ganze Land vergiften. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Deine Freundin greift in meinem Daimler meinen Arm. Mein Erkennungszeichen schimmert auf der Skyline deiner Stadt. Nehm sie mit in mein Apartment und wir feiern in den Tag. Wachen auf in meinem Bedroom, Sonne schimmert weiß auf schwarz. Meine Rolex spiegelt Sonnenlicht bei Gang Signs. Die da unten sind leise, sobald der Stern scheint. So viel Money will gelernt sein. Der ganze Hennessy färbt meine Kehle Bernstein. Wir fahren durch Palm Trees, taken ein paar Mollys. Residieren im Four Seasons, seh aus wie ein Zombie. Outfit immer auf Lead. Mein ganzer Squad königlich. Mein Wagen sieht aus, als wär ich ein Born-Bösewicht. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ketten auf mir, Bitches auf mir, Louis auf mir, Parfum auf mir. Ich bin Tony Hawk. Ich kann meine Fresse nicht halten, denn Money Talks.